die verloren und verehrt, ohne Jesus ganz verwirrt, sucht sich hier und da nach dem Glück, doch ich fand's nicht, wo gibt's ein Zurück? Wer gibt mir Frieden? Wer macht frei mich von Sünde und Schmerz? Wer gibt mir Kraft zu lieben? Augen verlieren, auch wenn's stürmt und ich Angst hab, mich zu verirren. Und wenn der Feind droht mir und will mich verwirren, weiß ich, du lieber Herr, bringst mich sicher zu dir. So in meine größten Not fand er mich, mein Herr und Gott. Wusch von Sünden hämisch und rein, für mich starb Jesus, jetzt bin ich sein. Er brachte Frieden in mein armes, verwundetes Herz, Freude und Kraft zu lieben, gab ein Ziel mir, es wird Himmel wärts. Ich will das Ziel nie aus den Augen verlieren, auch wenn's stürmt und ich Angst hab, mich zu verirren. Und wenn der Feind droht mir und will mich verwirren, weiß ich, du lieber Herr, bringst mich sicher zu dir. Komm auch du zum Herrn, mein Freund, sei nicht länger Gottes Feind. Er schaut aus nach dir, er liebt dich, will dich frei machen, glücklich wie mich. Komm jetzt zu Jesus, sag ihm all deine Sünde und Schmerz. Ja, dir vergibt nur Jesus, gib dein Ziel dir, es wird Himmel wärts. Du darfst das Ziel nie aus den Augen verlieren, auch wenn's stürmt und du Angst hast, dich zu verirren. Und wenn der Feind droht dir und will dich verwirren, darfst du wissen, der Herr bringt dich sicher zum Ziel. Weiß ich, du lieber Herr, bringst uns sicher zu dir.